Max und Adirela, Jela, hat mal einen schlechten Tag. Sie sagen, du hast AIDS, dein Vater Überträger, jeder hat mal etwas Pech gehabt. Dein Dorf ist jetzt im Krieg, doch morgen wirst du wieder drüber lachen, mein Freund. Sie ermorden, wen du liebst, doch morgen wirst du wieder drüber lachen, also heul nicht rum. Die Warnung war zu spät, du kamst und sah die Räder. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Sie sagen, du hast AIDS, dein Vater Überträger. Jeder hat mal etwas Pech gehabt. Dein Dorf ist jetzt im Krieg, doch morgen wirst du wieder drüber lachen, mein Freund. Sie ermorden, wie du liebst, doch morgen wirst du wieder drüber lachen, also heul nicht rum. Mm-hmm.